und frage, wen von unseren Gesandten wir vor dir gesandt haben, ob wir anstatt des Alabamas andere Götter eingesetzt haben, denen man dienen soll.